Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Herzlich willkommen, sage ich, zu den Hörern von 1Live und herzlich willkommen zu den Zuschauern von 1 Festival. Das WDR Fernsehen wird ungefähr 11 Minuten später zu uns stoßen, aber wir fangen natürlich hier schon an heute, wie immer mittwochs, mit einer offenen Talkradio-Runde. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Die erste Anruferin ist Sandra und Sandra ist 25 Jahre alt. Hallo Sandra. Hallo. Hallo Sandra. Was ist dein Thema? Und zwar geht es bei mir um eine Vergewaltigung. Mhm. Die von meinem Bruder, also von meinem Stiefbruder. Die ist jetzt 8 Jahre her, aber komme da nicht so ganz damit klar, weil ich ihn ja oft noch sehe. Der Stiefbruder hat dich vor 8 Jahren vergewaltigt? Ja. Magst du mal ein bisschen näher erzählen, was damals passiert ist? Und zwar, meine Eltern, die sind, also meine Mutter und ihr neuer Freund sind fort. Hm. Ja, und er hat mir eine Schlaftablette ins Getränk rein und das habe ich aber nicht mitgekriegt. Hm. Und bin dann ins Bett und dann bin ich später noch, also ein bisschen später aufgewacht und habe mitgekriegt, wie er mir ins Ohr geatmet hat und wie er mich halt, ne? Und dann habe ich gesagt, was es soll, und er hat gemeint, ja, du musst jetzt leiden. Und du musst jetzt leiden, hat er gesagt. Ja. Mhm. Ja, und dann ist er wieder weg und dann bin ich ins Bad und habe halt versucht, Entschuldigung, wenn ich jetzt weine, und habe versucht, den Dreck wegzuwaschen, weil ich mich ganz so dreckig gefühlt. Mhm. Das heißt, da warst du wieder so durch die Schlaftabletten schon wieder sehr bei Bewusstsein und hast das schon alles mitbekommen. Und dann habe ich das versucht abzuwaschen, das ging nicht abzuwaschen. Und dann habe ich nur die eine Möglichkeit gesehen, halt. Was hast du? Dann habe ich nur die eine Möglichkeit gesehen, mir ein Messer zu nehmen und habe meine Beine aufgeschnitten. Dann habe ich mich ein wenig besser wohlgefühlt. Ja, ich habe das akustisch nicht richtig verstanden. Du hast dir die Beine aufgeschnitten? Ja. Wo? Ich das Dreck nicht weg. Na, an den Beinen, an der Oberschenkel. Oberschenkel. Hast du mit einem Messer aufgeschnitten? Ja. Tief geschnitten, weit aufgeschnitten? Also es war weit und es war tief. Das heißt, du hast dann sehr geblutet. Mhm. Und dann habe ich mich aber, klingt jetzt komisch oder so, aber da habe ich mich dann wohler gefühlt. Mhm. Wie alt war damals dein Stiefbruder? Der war ungefähr, ich sag mal so 22, 23. Mhm. Und jetzt sehe ich ihn halt auch noch oft, ne? Das ja, lass mich mal weiterfragen. Dann kam deine Mutter und ihr Freund. Ihr Freund ist ja dann der Vater des Jungen. Hm. Ja. Irgendwann kamen die ja nach Hause dann am nächsten Tag. Hm. Hast du deiner Mutter davon erzählt? Hm. Weil, wie soll ich sagen, meine Mutter, die hat halt viel Pech gehabt mit der Mama. Was hat die? Viel Pech gehabt. Viel Pech, ja. Ja, der Erste, der hat uns nur geschlagen. Mhm. Der Zweite hat uns auch nur geschlagen. Und der war halt, ne, ist halt ganz nett und Liebe und alles. Mhm. Ja, und da habe ich gesagt, ich will ja nicht wehtun. Ne? Und da habe ich niemanden gesagt. Also aus Rücksicht auf das Glück deiner Mutter hast du das nicht gesagt. Mhm. Dieser Stiefbruder wohnte damals mit bei euch in der Wohnung oder im Haus? Der wohnte mit bei uns im Haus. Im Haus, mhm. Mhm. Diese Wunden, die du dir dazugefügt hast, sind die von alleine verheilt oder musstest du dann zum Arzt, weil es dann doch zu heftig war? Also nach dem Zeug hatte, genau, mussten nicht genäht werden, aber ich habe ja dann weitergemacht. Also. Ach so, du hast in den darauffolgenden Monaten oder Wochen das öfter noch gemacht? In die Jahre, ja. Jahre. Und wo hast du dich dann geschnitten? An der Arme. Ja. Und an die Beine halt wieder. Und vor kurzem, also nicht vor kurzem, vor ein paar Monaten, hatte ich mir nochmal einen Arm geritzt. Mhm. Ich wollte es eigentlich nicht, weil ich habe zwei Kinder, ich habe Verantwortung. Ach, du hast zwei Kinder schon? Ja. Ja. Der eine wird nächsten Monat 5 und der andere ist 2. Bist du verheiratet auch? Nee. Bist du alleinerziehende Mutter? Also lebst du nicht mit dem Vater der Kinder zusammen? Du lebst alleine mit den Kindern? Ja. Ja. Und auf jeden Fall dann... Du hast dann, lass mich das noch fragen, du hast dann damals bis heute niemandem davon erzählt? Überhaupt noch niemandem? Ich bin jetzt der Erste, dem du das erzählst. Also meiner besten Freundin habe ich erzählt, die ist jetzt mit hier, die schläft aber schon. Und gestern den einen hier von ihnen. Und jetzt... So, jetzt hast du gesagt, diesen Stiefbruder, den siehst du immer wieder und öfter. Wo genau, erzähl mal. Zum Geburtstag von uns oder Weihnachten, Ostern. Oder wenn jetzt meine Eltern sagen, wir gehen grillen, dann kommen die halt auch mit. Und dann verschwinde ich leider, dann mache ich entweder ein anderes Zimmer oder ich sage, ich will heim oder so. Ja. Fällt deiner Mutter das nicht auf, dass du dann immer ein bisschen seltsam drauf bist, wenn der auch dabei ist? Ich bin schon immer ein bisschen seltsam. Achso, das fällt dir dann nicht so auf. Das heißt, deine Mutter ist mit diesem Mann, also dem Vater von dem Täter, immer noch zusammen? Ja. Weißt weil du, ich das Kind nicht nehmen will. Das, bitte? Weil ich ihm das Kind nicht nehmen will, weil die sind jetzt schon über 10 Jahre zusammen. Du möchtest ihnen das Kind nicht wegnehmen? Nee, das Glück. Also das Glück. Ja, weil die halt sehr glücklich sind miteinander. Also weißt du, Sandra, deine Rücksicht deiner Mutter gegenüber in allen Ehren. Aber ich finde, ich hätte es durchaus in Ordnung und richtig gefunden, wenn du das deiner Mutter damals gesagt hast. Hättest. Weil da ist ein etwas sehr Schlimmes passiert. Da ist ein Verbrechen passiert, eine Vergewaltigung. Und da hat auch die Mutter ein Recht drauf, das zu erfahren. Ja, aber meine Mutti ist ein bisschen schwach, sag ich mal. Also, die ist halt die, wenn die sich aufregt, fällt die halt zusammen, also bricht halt zusammen. Wie denkst du denn heute über den Täter? Ich könnte ihn umbringen, ich bin ehrlich. Du hast einen großen Hass auf ihn. Aber mächtig Hass. Wie oft denkst du überhaupt noch an die Tat? Also jetzt am 16. September ist es ja vorgefallen. Und meine beste Freundin hat bei mir geschlafen und die hat nur gesagt, sie kann froh sein, dass er halt ein wenig stärker ist, weil sonst hätte ich sie niedergeschlagen in Klammern. Du hättest ihn niedergeschlagen? Ja, aber das ist halt im Schlaf, weil ich gesagt habe, so wie sie mir erzählt hat, ich erst mich loslassen, ich würde es nicht, es tut weh. Und ja, verstehe. Das heißt, das beschäftigt dich sehr und immer wieder im Traum und auch... Es ist jetzt wenn ich einen Freund habe oder wenn ich nur eine Beziehung habe, dann ist das Gefühl da. Dann, sobald er mich irgendwo anfasst, ein wenig mehr, dann... Hast du denn überhaupt... Dann guckst du weg. Dann zuck ich richtig zuckst weg. Zuckst du weg. Hast du denn überhaupt auch wenigstens manchmal Spaß am Sex? Ich habe ehrlich gesagt Angst davor. Das heißt, deine beiden Kinder, die du hast, die sind einfach so entstanden, ohne Spaß und Lust. Also, die wollten, also ich wollte eigentlich gar keine Kinder, aber ich hatte 2 Brust-OPs, weil ich ein Krebsstadium hatte. Hattest du schon? Ja. Schon 2-mal. Und auf jeden Fall, ich wollte die eigentlich gar nicht, aber dann sagt mir vorne und so, dass ich halt schwanger bin. Und dann habe ich gesagt, na gut, ziehen wir durch. Aber um eins klarzustellen, eines dieser Kinder entstammt nicht der Vergewaltigung. Nein, das ist sicher, ja. Das hätte ich sowieso dann weggemacht. Aber wenn das Kind nichts dafür könnte, aber... Ja, du hast dann danach schon auch dann ungeschützten Geschlechtsverkehr mit irgendjemandem gehabt und daraus sind dann die Kinder entstanden. Sind das verschiedene Väter oder ist es ein Vater? Nee, es sind verschiedene Väter. Ja. Warum hast du denn ungeschützten Sex gehabt? Weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht... Kann ich nicht so genau sagen, vielleicht wollte ich einfach nur, dass das alles, dass das Gefühl weggeht oder so, ich weiß es nicht. Magst du deine Kinder sehr? Ja. Also da ist schon eine tiefe eine Herzensbindung ist da. Mhm. Auf alle Fälle. Sandra, ich finde ganz wichtig, dass du dich in therapeutische Hände begibst. Jetzt hast du bei mir angerufen, das finde ich schon toll, das ist schon ein großer erster Schritt, das erahne ich, was das für dich bedeutet hat. Ich werde jetzt dich bitten, aufzulegen und dann wirst du von meiner Psychologin nochmal angerufen, von der Anja, sehr nette Frau, und mit der, die hat unser Gespräch jetzt auch mitgehört. Und die Anja wird dich dann beraten, wo du hingehen könntest und was du machen könntest, mit wem du deine Therapie anfangen könntest. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist für dein seelisches Befinden und überhaupt so für dein Leben. Mhm. Ob dann irgendwann vielleicht auch daraus resultiert, dass du deiner Mutter was sagst. Mhm. Vielleicht. Das ist aber nicht jetzt in erster Linie wichtig. In erster Linie ist wichtig, dass dir geholfen wird und dass du wieder richtig seelisch auf die Beine kommst. Mhm. Weißt du, eigentlich hätte der Kerl ja angezeigt werden müssen damals. Aber ich habe mich nicht getraut. Weil ich war ja in der Garage, hat mir Luftgewehr in den Kopf gehalten und hat gemeint, wenn ich irgendjemanden besuche, dann bringe ich mich um. Das hat er gesagt. Ja, verstehe. Dann hat man natürlich wahnsinnige Angst. Liebe Sandra, umso wichtiger, auch nachdem du mir das jetzt gerade am Ende noch erzählt hast, wie schockierend das für dich war, finde ich, ist es ganz wichtig, dass du zu einem Psychologen kommst und möglichst schnell. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und dann wirst du von der Anja zurückgerufen. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und toll, dass du den Mut gefunden hast, dir anzurufen. Toll. Danke. Alles Liebe. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ein paar Sekunden Musik machen wir noch und dann kommt das WDR-Fernsehen auch dazu. So, meine Lieben, jetzt begrüße ich auch ganz herzlich die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Ich sage herzlich willkommen bei Domian, herzlich willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir bitten um Entschuldigung für die kleine Verspätung. Wir haben hier bei 1 Festival und bei 1 Live schon angefangen, aber schön, dass ihr jetzt auch da seid. Wir haben heute die Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Das ist ja bekanntlicherweise unsere offene Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was, meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, in die Mail eure Telefonnummer reinzuschreiben. So, ich begrüße sehr herzlich den Michael und Michael ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Michael. Hallo. Warum rufst du mich an? Ich habe ein Problem und zwar ähnliches wie gestern bei dir in der Sendung. Ich habe eine Beziehung mit einer Frau und mit einem Mann. Mhm. Und beide wissen nichts voneinander. Beide sind auch keine Deutschen. Die Frau kommt aus Afrika, also aus Kenia. Ja. Und der Mann kommt aus Brasilien. Aber die leben beide in Deutschland? Ja. Noch. Also die Frau muss wieder zurück. Sie hat als Au-pair gearbeitet. Jetzt macht sie ein soziales Jahr in einem Seniorenheim. Mhm. Und die Verlängerung ist jetzt bis Ende des Jahres. Mhm. Der Mann war jetzt schon längere Zeit hier, teilweise auch illegal. Ja. Und im Januar ist er weggeflogen, jetzt kam er im Juli, er darf halt 3 Monate hier bleiben als Tourist, ohne Visum, die Brasilianer können das. Mhm. Und jetzt ist er wieder zurück und in ein paar Wochen kommt er jetzt wieder. Verstehe. Wie lang läuft denn schon diese parallelen Beziehungen? Die Beziehung mit der Frau habe ich seit 1,5 Jahren und mit dem Mann schon knapp 4 Jahre. Vier Jahre. Ja. Der Mann weiß nichts von der Frau? Nein. Die Frau weiß nichts von dem Mann? Nein. Ich habe ihr nur einmal erzählt, dass ich einen guten Freund habe und er ist homosexuell und er möchte gerne hier in Deutschland bleiben und das geht aber nur mit einer Verpartnerung. Und da hat sie gemeint, ja gut, dann tu das für deinen Freund. Und da habe ich zu ihr gesagt, aber wenn ich ihn dann also heirate, dann kann ich dich ja nicht mehr heiraten. Und dann sagt sie, ja, dann lass es bleiben. Mhm. Gaukelst du beiden eine Beziehung vor? Nein. Also ich möchte mit keinem Menschen spielen. Und ich hänge an beiden sehr. Wie würdest du denn die Beziehung sowohl zu der Frau als auch zu dem Mann bezeichnen oder beschreiben? Was ist das für eine Beziehung? Was sind das für Beziehungen? Ja gut, die Frau sehe ich nicht allzu oft, mal am Wochenende, aber nicht jedes Wochenende, weil sie wohnt in der Nähe von Frankfurt jetzt. Und das ist wie weit entfernt von dir? Ja, ich 90 Minuten brauche ich mit dem Auto. Das ist schon bei den heutigen Spritpreisen, ist das für mich eine große Belastung auch. Okay. Und er kommt jetzt in ein paar Wochen wieder, also... Moment, das war noch keine Antwort auf meine Frage. Wie würdest du diese Beziehung beschreiben zu der Frau? Was ist das für eine Beziehung? Also es ist die Frau, mit der ich gerne was aufbauen möchte. Also sind das schon so die Anfänge einer Partnerschaft? Ja, wir haben schon oft darüber geredet. Sie möchte Kinder haben auch, sie will heiraten. Ja, so, die Beziehung zu dem Mann, die läuft nun schon seit 4 Jahren. Ja. Was ist das für eine Beziehung? Beschreib sie mir. Er hat sich in mich verliebt, ich in ihn und wir möchten auch zusammenbleiben. Das heißt, du möchtest dir mit ihm auch etwas aufbauen? Ja. Ist ein bisschen schwer, ne? Beides geht nicht. Ja, das ist das Problem. Mhm. Ich weiß nicht, wie es so weit kommen konnte. Das ist für mich unerträglich. Indem du dich auf beide eingelassen hast und beide belügst. So kommen solche Sachen. Ja. Ganz einfach erklärt. Indem man es sich, das ist immer der Klassiker, wenn man in so zwei Sachen drinsteckt, dass man sich die Rosinen rauswählt auf der Basis der Unehrlichkeit. Aber was soll ich machen? Und du sagst das nicht so jammerig. Du bist ein erwachsener Kerl von 43 Jahren, Mensch. Ja. Das. Aber ich will niemanden verlieren von diesen beiden. Ja, aber das ist so wichtig für mein Leben. Ja. Aber du bist nicht ehrlich. Du bist zu den Menschen, von denen du sagst, dass die so wichtig sind, dass du die so liebst. Ja. Die belügst du in einem ganz zentralen Punkt. Ja. Belügt man einen Menschen, den man so liebt? Nein. Ja. So, da haben wir es. Ich muss mich also entscheiden, entweder für sie oder für ihn. Ja, das finde ich schon. Weißt du, wenn wir so über diese Bisexualität reden, haben wir ja schon ein paar Mal in den letzten Tagen, finde ich das ja auch absolut alles in Ordnung, wenn Leute sagen, okay, ich habe meinen Spaß mit Männern, mit Frauen und ich mache mal dieses und jenes, aber bitte dann nicht mit einer festen Beziehung zu einer Person. Das geht eben nicht. Ich kann nicht, es gibt den alten blöden Spruch, ich kann nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen. Ja. Ist ja auch was dran. Ja. Ich habe ja gestern zu dem Anrufer auch gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass ihr und in diesem Fall auch du diese beiden Menschen, die du achtest und respektierst, dass du die sehr unfair behandelst. Ja. Es geht ja auch um dich. Ja. Es geht ja um dein Rückgrat, um dein Selbstbewusstsein. Das ist ja wahrscheinlich ziemlich angeknackst jetzt im Moment. Ja, sehr sogar. Ich leide auch darunter. Ich weiß, was ich da tue. Ja. Das hat ja in diesem Fall auch fast gar nichts damit zu tun, ob das nur eine bisexuelle Geschichte ist. Du könntest ja auch zwei Frauen haben oder zwei Kerle. Das hat ja mit der sexuellen Orientierung überhaupt gar nichts zu tun. Es ist ein Klassiker, wenn man sich in zwei Leute verliebt hat und wenn man sich zu lange darauf einlässt. Ja. Und das hast du jetzt getan. Ne? Die eine Geschichte 1,5 Jahre, die andere Geschichte 4 Jahre. Knapp 4 Jahre. Da hilft irgendwann nur noch der ganz große Befreiungsschlag, dass man klare Verhältnisse schafft in seinem Leben. Nun bin ich auch sehr kinderlieb und mit der Frau kann ich natürlich Kinder haben, mit einem Mann geht es nicht. Allerdings, er liebt auch Kinder, er hat schon gesagt, wir könnten ja Kinder adoptieren. Ja, aber du gehst da ganz strategisch, taktisch ran und denkst ja all die ganzen Vor- und Nachteile aus. Aber so kann man doch nicht an eine Liebesbeziehung rangehen. Wenn du den Mann wirklich mehr lieben würdest, dann sagt man, okay, dann haben wir erstmal keine Kinder. Vielleicht können wir welche adoptieren, vielleicht aber auch nicht. Aber es ist unsere Liebe und nur darum geht es. Ja. Ich meine, interessant ist es mit ihm. Ich bin sehr gerne mit ihm zusammen. Lass uns mal über die sexuelle Orientierung reden. Ja. Ich kenne kaum einen Menschen, der 50% bisexuell ist. Also nee, 50. Ja, ja. Die meisten sind immer irgendwie tendieren doch mehr zur einen Seite. Wie ist das bei dir? also im Moment mehr zu ihm. Mhm. Aber vielleicht wechselt es auch wieder. Ich weiß es nicht, wie man das feststellen kann. Mhm. Das ist für mich auch unzufriedener Zustand. Ich leide darunter. Nach 4 Jahren, du bist mit dem Mann 4 Jahre verbandelt. Ja. Würdest du denn sagen, ich liebe diesen Mann? Ja, ich habe Gefühle für ihn, ja. Würdest du sagen, ich liebe diesen Mann? Ja, das habe ich ihm auch schon gesagt, ja. So. Hast du zu der Frau, mit der du gerne was aufbauen möchtest, hast du zu der Frau auch schon mal gesagt, ich liebe dich? Ja. Frevel, ne? Ja. Mhm. Bist du denn diesen beiden treu oder gibt es auch noch andere Affären? Nein, nein. Ich meine, ich kenne viele Frauen, ja, aber nicht Sex will ich dann nicht haben. Nee, das. Schützt du dich beim Sex, wenn du dem einen oder der andere? Ja, das bei schon? Beiden, ja. Mhm. Wenn du mit dieser Frau schläfst, denkst du dann an deinen Freund? Ja, auch. Weil du sonst nicht so sexuell erregt sein könntest? Ja, also Sex macht mit ihm mehr Spaß. Mhm. So in deinem ganzen normalen Umfeld, gibst du dich als bisexueller Mann oder spielst du den Heterosexuellen? Den Hetero, ja. Ja, Mensch. Michael, das ist aber auch alles schief und krumm und faul, was man sich nur vorstellen kann. Ja, das stimmt schon. Du bist 43 Jahre alt. Ja. Da kann man wirklich sagen, auch dazu stehen, ich stehe auf Männer und Frauen. Vielleicht benutzt du ja auch diese Frau nur als Alibi für dein Leben, um deine vielleicht viel stärkere Homosexualität zu kaschieren. Aber ich hatte immer Beziehungen mit Frauen. Ja, klar. Aber wenn ich das schon höre, du musst, wenn du mit deiner Freundin schläfst, an den Freund denken, um überhaupt geil zu werden, entschuldige, wenn ich so platt sage, ja. Dann ist aber eine Schieflage aber wirklich da. Aber sie ist eine treue Seele, sie ist so lieb und so nett. Und umso schlimmer, dass du ihr das antust. Ja. Umso schlimmer. Ich schäme mich. Ich habe da kein Verständnis für. Ich bin da immer ganz, ganz entsetzt, wenn ich das höre. Vor allen Dingen, wenn das über so viele Jahre geht. Weil mir immer die anderen Leute so leid tun, wenn die das irgendwie rauskriegen. Aber ich will das wirklich nicht. Ich will es wirklich nicht. Aber du hast es gemacht jetzt. Ja. Was heißt, ich will es nicht? Es ist bestimmt doch kein anderer für dich. Du bestimmt. Du bist doch Herr deines Lebens. Ich meine, ich bin ja auch sozial sehr engagiert. Ich versuche gerade Menschen, Ausländern, so weit wie es irgendwie geht, zu helfen, damit sie hier bleiben können oder mit Behörden und all diesen Dingen. Mhm. Ja, das ist ja auch ehrenwert. Ja. Ich sage ja auch nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Nee, aber ich komme mir schlecht vor. Ich sage nur, dass du in diesem Fall, finde ich nach meinem Geschmack, dich nicht richtig verhältst und dass du da unbedingt etwas machen musst, dass du für dich ein klares Verhältnis findest in deinem Leben. Ich leide auch sehr stark unter Depressionen. Ja, vielleicht liegt es auch wirklich auch daran, weil du auch von einem so schlechten Gewissen geplagt bist und für dich nicht klar siehst. Ich habe auch Probleme mit meinem Elternhaus. Ja. Michael, das Elternhaus vertiefen wir jetzt nicht. Ja, nee. Es geht um dieses Thema. Für wen entscheide ich mich? Das ist für mich nicht. Stell dir mal vor, ich sag mal, etwas, weil hoffentlich weit aus der Luft gegriffen ist. Du würdest plötzlich sterben. Das wünsche ich mir oft. Ach Quatsch. Mensch, du bist ein gesunder Mann. Ich lebe nicht gerne. Ich habe so viele Probleme schon mal im Leben und. Lass mich das mal eben weiter sagen. Ja. Und an deinem Grab trifft sich der Freund und die Freundin. Und die erfahren da, was los ist. Oh, die würden auf meinem Körper rumtrampeln. So. So, und deshalb musst du etwas unternehmen. Ja. Und ich könnte fast schwören, wenn du etwas mehr klare Linien in dein Leben bringst, alleine, das ist ja eine ganz zentrale Entscheidung, über die wir jetzt hier reden, dass es dir vielleicht auch ein Tick besser geht und auch deine Depressionen ein bisschen aufgefangen sind. Ja. Ich würde gerne, was die Depressionen anbelangt, und du hast gerade noch so Andeutungen gemacht, Elternhaus und Hintergrund, dass du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Meine Einstellung habe ich dir jetzt klar und deutlich gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde, so weiterzuleben. Ja, das stimmt ja auch. Du musst eine Entscheidung treffen. Ich kann dir die nicht abnehmen. Ich weiß nicht, wen du mehr liebst. Ja. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt fast von meinem Gefühl her sagen, du tendierst zu diesem Mann und das ist dein Leben. Aber ich kann nicht in deine Seele reinschauen. Ja. Ja? Ja. So, Michael, jetzt legst du bitte auf und du wirst von Anja zurückgerufen und dann gibt es noch eine kleine Beratung und vielleicht auch noch ein paar Informationen in der Hand. Okay. Alles gut. Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 1.25 Uhr und ich sage euch jetzt mal unser Thema morgen. Morgen ist Donnerstag, da haben wir wieder Themennacht und das Thema morgen heißt vorvollendete Tatsachen gestellt. Und ich frage euch, seid ihr schon mal in eurem Leben vorvollendete Tatsachen gestellt worden? Zum Beispiel in eurer Beziehung, im Job oder vielleicht auch durch ein unerwartetes Testament oder vielleicht auch durch den Selbstmord eines nahestehenden Menschen. Vorvollendete Tatsachen gestellt. Wann ist euch das mal passiert, wo alles plötzlich ganz klar war und ihr hattet vorher überhaupt nicht damit gerechnet? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch morgen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und um 1 beginnt die Sendung und rund um die Uhr könnt ihr natürlich mailen, domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Dennis. Dennis, 31. Hallo Dennis. Hallo Domian. Hallo Dennis. 31, stimmt's? Richtig. So, um was geht's, Dennis? Bei mir geht's darum, dass ich ungefähr vor 6 Wochen einen Arbeitskollegen tot in seiner Wohnung gefunden habe. Er hat sich das Leben genommen. Und wie kam das, dass du in die Wohnung gekommen bist? Also wir arbeiten in so einem kleinen Betrieb, wir sind nur zu dritt gewesen. Mhm. Und das war ein Montag und an den Tag hatte ich frei gehabt. Mhm. Und da kam er halt nicht zur Arbeit. Dann wusste der Chef sich auch nicht weiterzuhelfen. Dann kam er zu mir, in die Wohnung, weil ich auch privat mit denen halt Kontakt hatte. Freund? Ja, was heißt Freund? Der selber ist 58 Jahre alt geworden. Wir haben 10 Jahre zusammengearbeitet und mit seinem Sohn bin ich quasi so... Also gute Bekanntschaft und gute... Genau, richtig, ja. Genau. Mhm. Deswegen kam er zu mir, ob ich da wüsste, vielleicht seinen Sohn zu erreichen oder wie auch immer. Mhm. Dann sind wir halt zu seinem Haus gefahren, ist nur jetzt 5 Autominuten von mir entfernt. Mhm. Und mir ist dann eingefallen gehabt, dass er gesagt hat, also, dass er jetzt so 80-90% nur noch im Wohnzimmer schläft. Mhm. Und dann bin ich also im Nachbarshaus gegangen, in seinen Garten. Und da ist dann halt so ein riesen Fenster da im Wohnzimmer. Bin da hochgeklettert und konnte ihn dann direkt auch da sehen. Er lag auf der Couch? Nee, der hat sich erhängt. Also am Türgriff. Ach so, am Türgriff? Also im Sitzen, ja. Das heißt, du hast das von außen durch die Scheibe gesehen? Richtig, dann sind wir nach vorne gegangen, haben die Tür eingebrochen, sind reingegangen und war aber schon so festzustellen, dass es auf jeden Fall schon zu spät war. Warum hat er nur im Wohnzimmer geschlafen? Es ist ein Riesenhaus und also zu 80% vom Haus ist eine Baustelle gewesen. Mhm. Er hat alleine gelebt. Mhm. Er hat 2 Kinder, also 2 Söhne. Mit den einen bin ich eng befreundet gewesen. Mhm. Seine Frau hat nicht mehr da gelebt. Fast genau auf den Tag, vor 6 Jahren hat sich seine Tochter auch umgebracht gehabt, auch erhängt. Auch in dem Haus? Auch in dem Haus, ja. Und seitdem wollte die Frau halt das Haus verkaufen, wollte da einfach nicht mehr weiterleben und er selber wollte das Haus irgendwo nicht aufgeben, weil das ein Lebenswerk war. Du bist dann halt auch mit reingegangen, als die Tür aufgebrochen wurde? Wir haben die Tür ja aufgebrochen, also mit den Chef dann. Genau. Mhm. Und dann bist du mit reingegangen? Richtig. Der wusste auch nicht den Weg, wie man da im Wohnzimmer kommt. Also wir sind dann da reingegangen und der sagt dann, es muss auch irgendwann in der Nacht passiert sein. Ich hatte ihn dann noch an den Abend um 9 oder 10 Uhr abends angerufen, hatte den Schichtplan noch gesagt für die kommende Woche halt, dass da halt eine gewisse Veränderung gibt. Mhm. Ja. Wie war das für dich, dann diesen Mann, den du sehr gut kanntest, das war dein Arbeitskollege, du kanntest ihn über deinen Freund, wie war das dann zu sehen und ja, es ist Zeuge? Also, das war eigentlich dasselbe Bild wie bei seiner Tochter vor 6 Jahren, also da bin ich auch reingestürmt, hatte der Sohn mich damals angerufen. Ach, das hast du auch gesehen? Ja, das habe ich hautnah miterlebt gehabt. Und ehrlich gesagt, kam ich damit sehr gut zurecht. Beim ersten Mal oder jetzt beim zweiten Mal? Beim ersten Mal. Beim ersten Mal. Mag sein, dass ich dann vielleicht ein bisschen jünger war oder ich weiß es nicht, aber da kam ich damit also wirklich viel, viel besser zurecht. Also keine Albträume, kein gar nichts. Und bei diesem Fall jetzt, ich weiß nicht warum, weshalb, aber seitdem kann ich also wirklich höchstens 2-3 Stunden in der Nacht schlafen, hab so, ich weiß es nicht, als ob mich jemand irgendwie verfolgt, Schritt auf Tritt, kann nicht mehr alleine bleiben irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Du sagst, dass du mit dem Sohn auch befreundet bist, das heißt, du musstest dem das dann auch alles so erklären und erzählen? Ja, da gab es da so eine Funkstelle zwischen uns, so 1 Jahr lang oder 1,5 Jahre hatten wir so eigentlich keinen Kontakt mehr gehabt Und da, ich habe ihn nur zum Haus gebeten. Ich habe ihn angerufen, habe ihm nur gesagt, also wir können deinen Vater nicht erreichen, hast einen Schlüssel, lass uns mal gucken, sein Wagen steht vor der Tür. Und der ist dann sofort auch, 15 Minuten später war er da, aber der meinte dann auch hinterher, dass er schon ungefähr geahnt hat. Habt ihr Arbeitskollegen? Ich meine, wenn man jeden Tag mit jemandem zusammenarbeitet, kriegt man ja auch so eine Stimmung bei jemandem mit. Habt ihr auch geahnt, dass der Mann in großer Not war? Nee. Also der Mann, der war einfach, der war nicht nur ein Vorbild für mich, der war wirklich auch labil, stark. Also als es mit seiner Tochter passiert ist, der Mann hat sich sofort in die Arbeit gestürzt. Ah ja, das heißt, man konnte im Außen nichts anmerken, was in seinem Inneren vorging. Das Einzige, was ich ihm nur anmerken konnte, der war schon so ein bisschen, also sehr, sehr angenockt gewesen. Also so kannte ich ihn nicht. Aber ich hätte, oder vielmehr viele eigentlich, ich hätte nie gedacht, dass er wirklich zu sowas in der Lage wäre. Nun hat er ein großes Unglück erlebt, dass seine Tochter sich in diesem Haus auch das Leben genommen hat. Genau. Das ist schon natürlich eine unfassbare Erschütterung für einen Vater. Glaubst du, dass das ausschließlich der Grund war? Oder gibt es Überlegungen, dass es noch andere Gründe gibt, dass er nicht mehr wollte? Ja, der hatte auch wohl noch einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und da hat er befasst gehabt, der hat er wirklich dagegen angekämpft, dass er das Haus behalten wollte. Die Frau wiederum wollte es nicht mehr. Gab es da finanzielle Schwierigkeiten? Nee, eigentlich nicht. Nicht. Der hat zwar seine Situation immer ein bisschen schlechter dargestellt, als es wirklich ist, aber so schlimm war seine finanzielle Situation nicht. Also es war nicht so, dass er die Raten vom Haus oder wie auch immer nicht bezahlen konnte. Ne? Vielleicht war es ein sehr einsamer Mann. Er war einsam, natürlich. Also er war ja ganz allein in diesem riesen Haus. Wie gesagt, da zu AFC Portnitz war es auch eine Baustelle gewesen. Ja, auch, dass er so keine Freunde hatte oder keinen ganz nahen Menschen um sich herum. Ja, so der ganz nahe Mensch hat, glaube ich, gefehlt, ja. Ich weiß nicht, ob ich mir davor machen soll, ob ich nicht so zwischen den Zeilen richtig zugehört habe. Ich meine, der hat ja wirklich jeden Tag davon dann erzählt und irgendwann hat er sich auch nur noch im Kreis gedreht. Halt, ne? Andererseits warst du ja auch nicht wirklich mit ihm befreundet. Nicht richtig eigentlich. Ja, ich habe ihn immer Onkel genannt und er hat mich wie seinen Sohn auch gesehen. Ja, okay. Aber ich glaube, dass man sich vielleicht eher Vorwürfe machen, dass man eher so das Gefühl hat, sich Vorwürfe machen zu müssen, wenn das wirklich ein absolut enger Mensch war. Und so etwas passiert, das hört man ja auch immer wieder. Dieser Mann war ja doch in einer gewissen Distanz zu dir innerlich, das kann man doch sagen, ne? Obwohl ihr euch so lange kanntet. Es war ja kein intimer Freund von dir. So gesehen nicht, das ist richtig. Es war nicht so, dass ich abends mit dem irgendwie ein Bierchen trinken war. So, oder dass du ihm deine Liebesprobleme erzählt hast oder so. Ja, doch. Doch, das schon. Ja, das schon, doch. Also es ist, wie gesagt, ein kleiner Betrieb und ich habe ihn mehr gesehen als meine Freundin zu Hause jetzt. Sagen wir mal, wir haben schon über alles geredet und er hat auch mit mir eigentlich über alles geredet, weil er auch, weiß ich nicht, hat sich dann auch ein bisschen besser gefühlt gehabt, aber wie gesagt, in den letzten Wochen hat er nicht mehr so viel geredet. Ich finde das immer so grauselig, wenn man das hört, es hat sich jemand an der Türklinke erhängt. Da frage ich mich immer, geht das überhaupt? Aber das geht, ne? Ich habe so ein bisschen im Internet mit meiner Freundin geguckt gehabt und das geht, ja. Es ist wohl so gewesen, da stand wohl, das dauert wohl ein bisschen länger. Ist allerdings nicht so qualvoll, als wenn man irgendwie einen Hocker dann weghaut, also als wenn man so ganz hängt. Dauert eine Minute, also etwas länger wohl, verliert das Bewusstsein und im Endeffekt erstickt man wohl halt daran. Dennoch, das Erschütternde daran ist, wenn man sich nur ansatzweise in die Psyche des Menschen versucht hineinzudenken, der das tut. Und in welcher unfassbaren Not der kurz davor gestanden haben muss. Und was für ein grauenhaftes Gefühl für den das auch gewesen sein muss, diese Entscheidung dann auch so durchzuziehen. Das finde ich also nicht nur bewundernswert, sondern ich weiß es nicht, was ich dazu irgendwie sagen soll. Also ich noch 3-4 Stunden vorher habe ich ja noch mit ihm telefoniert und seine Stimme war eigentlich weder irgendwie depressiv noch traurig, noch irgendwie happy, also eigentlich so ganz durchschnitt halt so. Ne? Es muss wohl irgendwie, weil dieser Mann, den habe ich so gekannt und der hat wirklich der wusste seinen fünften Schritt Bescheid, wenn er irgendetwas getan hat. So. Der hat wirklich alles komplett immer... Vielleicht hat er es ganz lange geplant. Oder zumindest... Nein, das kann er nicht geplant haben, also glaube ich nicht. Oder zumindest ist das ganz lange in ihm gereift, dieser Entschluss, vielleicht so. Das mag vielleicht sein, aber so wie ich ihn kenne, ich denke einfach mal, dass es wirklich eine Aktion von 5 Minuten gewesen sein muss, wo er seine Situation wirklich so dargestellt hat, so dass er... Und im Endeffekt wollte er das wirklich alle glauben, was er wirklich, also wie gesagt, in seinem Abschiedsbrief stand dann, könnt ihr mir jetzt glauben, dass ich das Haus nicht verlassen kann und solche Sachen halt. Hat er in dem Abschiedsbrief von dem Tod seiner Tochter geschrieben? Nein, das nicht. Es war nur eine, so wie ich ihn eigentlich kannte, der hatte so ein Notizbuch gehabt und hat irgendwie nur eine halbe Seite genommen und hat da irgendwie schnell was reingekritzelt und ja. Im Prinzip ging es dann nur um das Haus. So gesehen ja. Ja. Wahrscheinlich, weil, ja, ich würde sagen ja, ne? Weswegen hat sich eigentlich die Tochter damals umgebracht? Mit der Tochter mag vielleicht daran sein, ich hatte nicht so einen Bezug zu ihr gehabt. Also nur hallo, hallo, natürlich klar, aber sie war wohl depressiv. Und hatte so sich wohl in irgendetwas hineingesteigert. Und also sie hatte sich vor 6 Jahren am 19. August umgebracht und der Vater halt am 18. Furchtbar, furchbar. Ja. Jetzt ist mir klar, dass das, also mich wundert das nicht, dass du da dein Schockerlebnis hast und dich das verfolgt. In deinem Leben und in der Nacht auch. Ja, ganz besonders schlimm ist es auch, also tagsüber auch, ich weiß nicht. Zum Beispiel meine Freundin ist jetzt zu ihren Eltern gefahren und ich habe jetzt meine Schwester zu mir geholt, bis sie zumindest wieder da ist. Also es gibt in vielen Städten gibt es so eine Art Trauma-Ambulanz. Das sind Einrichtungen der Kliniken, wo Menschen hingehen können, ohne stationär oder langwierig behandelt werden zu müssen, die so etwas Schlimmes erlebt haben. Und da geht man dann einige Male hin und in der Regel helfen die Leute einem schon sehr gut. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin darüber sprichst, ob wir vielleicht dir in diesbezüglich ein bisschen helfen können mit Informationen. Irgendetwas sollte geschehen. Das wäre super, weil ich versuche ja seit die ersten Tage, habe ich das einfach über mich ergehen lassen, habe dann gedacht, es ist normal. Aber und ich ernähre mich auch nur noch irgendwie vom Salat, warum auch immer. Mhm. Oder Fleisch oder irgendwas anderes kann ich nicht sehen oder könnte ich nie runterschlucken. Dennis, wir machen das so. Wir rufen dich jetzt gleich wieder an und hoffen, dir etwas helfen zu können, dass du etwas unternimmst. Und dass es dir dann nach einer gewissen Zeit wieder besser geht. Dass das ein Schock ist, ist ja auch allzu verständlich, finde ich. Ja. Ja. Du legst bitte auf, wir melden uns. Alles klar. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, hier ist Thomas. Thomas ist 28. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, Jürgen. Thomas, um was geht's? Also ich habe ein bisschen Angst vor Samstag. Was ist Samstag? Samstag treffe ich mich mit meiner Freundin, mit der ich jetzt Samstag genau seit 3 Monaten zusammen bin. Und ich habe ihr nicht ganz die Wahrheit gesagt. Was hast du denn verschwiegen? Also ich habe mich im Prinzip schlechter gemacht, als ich bin. Schlechter? Ja. Normalerweise machen die Menschen sich ja immer besser, als sie sind. Ja. Warum hast du dich schlechter gemacht? Also ich bin recht wohlhabend. Und ja, früher war es halt so, dass die Frauen halt hauptsächlich an meinem Geld interessiert waren und nicht an mir. Aha, du hast also gesagt, dass du ein Normalverdiener bist. Ja, genau. Darf ich fragen, was du vom Beruf machst, ohne dich jetzt näher dadurch kenntlich zu machen? Also mein Vater hat vor vielen Jahren eine Metallverarbeitungsfirma gegründet und ich bin damit eingestiegen. Aha, also bist du der Juniorchef da. Richtig. Und das ist eine sehr wohlhabende und vermögende Familie, aus der du kommst. Ja. Und das weiß man auch so in deinem Umfeld, dass da dick Asche im Hintergrund vorhanden ist. Also meine Freunde wissen es und halt, wenn ich irgendwo ein Mädel kennengelernt habe, erstmal haben die ja mich gesehen, fanden dann mich interessant, aber sobald die dann mein Auto gesehen haben oder bis zu mir nach Hause kamen, dann wussten die schon, verstehe. Ist doch nicht so. Ich als alter Autonarr muss jetzt eben mal kurz zwischendurch fragen, was für ein Auto du fährst. Also ich habe mehrere. Mehrere? Ja. Raus damit, was für Autos sind das? Also ich habe einen Lamborghini Gallardo. Oh, holla. Ja, das ist ja schon... Was kostet der neu? Oder wie viel hast du dafür bezahlt? Also der kostet rund 280.000. Holla. Da gibt es schon 2 Häuser für unter Umständen. Ja. Okay, also den hast du. Und was noch? Ein 7er BMW. Ja. Ja, Mercedes SLK. Wie bitte? Also, und noch mehr Autos? Ja, und noch ein Golf 2, den ich mir jetzt zugelegt habe. Als Tarnung quasi. Ja. Das ist ja schon harter Tobak. Starker Tobak. Ja. So. Ich hab ihr halt auch erzählt, dass ich noch bei meinen Eltern wohne. Was hast du ihr denn gesagt, was du vom Beruf machst? Ich habe ihr gesagt, dass ich bei uns in der Firma als Industriemechaniker arbeite. Aha. Und bist weil mit ich das auch mal gelernt habe. Und bist mit deinem Golf vorgefahren. Genau. Und das geht jetzt seit 3 Monaten so, dass du sie diesbezüglich so belogen hast. Ja. Also es geht eigentlich 4,5 Monate so. Ja. Aber seit 3 Monaten sind wir zusammen. Aber wo habt ihr euch denn immer getroffen? Bei dir ging das dann noch nicht. Du hast doch wahrscheinlich eine schicke, tolle Wohnung oder ein Haus irgendwo. Ja, ein Haus habe ich. Wir haben uns halt entweder in Cafés getroffen oder so in der Stadt oder halt hinterher auch bei ihr. Und sie ist noch gar nicht misstrauisch geworden, dass sie mal gesagt hat, ich meine, nach 3 Monaten hätte ich an ihrer Stelle mal gesagt, Mensch, ich will mal gucken, wie du wohnst. Lass uns doch mal zu dir fahren. Ja, hat sie schon gesagt. Und dann habe ich immer gesagt, meine Eltern sind ein bisschen streng und ja, und da ich halt weiß, dass ich mit 28, dass sie weiß, ich oder denkt, ich wohne mit 28 bei meinen Eltern und trotzdem in mich verliebt ist, ist halt doch schon ein Beweis für mich. Dass sie dich liebt. Ja. Obwohl du dann nach außen so Mamasöhnchen bist und nicht so nach Eigenständigkeit gerade aussiehst. Ja. Ja. Und ich habe halt auch immer nicht viel Geld mitgenommen, meine Kreditkarten zu Hause gelassen, meine Uhren zu Hause gelassen. Das ist ja schon eine lustige, das ist fast schon eine filmreife Geschichte, die du mir da gerade erzählst. Und hast du sie im weiteren Umfeld deines Heimatortes kennengelernt, dass sie dich nicht kannte oder deinen Namen nicht kannte? Du trägst doch wahrscheinlich den Namen der Firma dann auch, oder? Ja, ja, den Namen trage ich auch. Also sie wohnt knapp 45 Kilometer von mir entfernt. Okay, also sie ist da keinesfalls irgendwie misstrauisch geworden. Nicht, dass ich wüsste. Nee. Also meine Freunde, wenn wir uns getroffen haben, und Freunde waren dabei, die habe ich darunter eingeweiht, dass sie da sich nicht versprechen sollen oder so. Aber das Tolle ist ja natürlich, finde ich auch, wie du gerade gesagt hast, die Frau scheint dich wirklich sehr zu mögen und zu lieben. Und die schielt nicht auf dein Vermögen oder das Vermögen deiner Familie. Ja, das ist ja oft ein großes Problem von reichen Leuten oder auch prominenten Leuten, die dann nie wissen, meint die Person mich nun? Oder meint die mein Ansehen, mein Geld oder mein Status, so etwas? Insofern ist das ja schon mal... Deshalb habe ich ihr das halt verschwiegen, weil ich vorher halt immer gemerkt habe, sobald die Frauen gemerkt haben, ich habe Geld, wollten die auch was. Also ich finde, zunächst einmal, es gibt schlimmere Lügen, als die du da jetzt gerade zu verantworten hast. Und wenn du ihr erst nach 3 Monaten da rein Wein einschenkst, auch mit dieser Erklärung, die ich völlig nachvollziehbar finde, ist das... finde ich absolut okay. Hoffe ich auch. Also ich meine, sicher, wenn man jetzt ganz streng moralisch rangeht, kann sein, dass sie dann sauer ist und sagt, hier, du, wieso spielst du Theater mit mir? Das ist völlig bescheuert. Und ja, klar, aber ich kann deine Seite auch verstehen. Ja, sie hat mir auch erzählt, ihr Ex-Freund hat sie so sehr belogen und... Dann ist sie natürlich vorgelastet. Als sie mir das dann erzählte, dann wurde mir auch anders. Warum jetzt gerade so diese 3-4 Monate Zeit, dass du es jetzt sagen willst? Da war kein fester Zeitplan dahinter. Nur ich weiß jetzt, ich bin in sie verliebt, sie ist in mich verliebt. Kann ja auch sein, dass sie sich auch freut. Ich meine, wer hat was dagegen, einen reichen Freund zu haben? Ja. Aber... Könnte aber auch, wenn sie... du kennst sie ja nun schon ein bisschen. Ist sie denn so eine sehr strenge, eine sehr moralische Person? Sie ist eine sehr nette Person, sag ich mal. Also sie würde auch nie auf die Idee kommen, irgendjemanden anzulügen oder... Aus welchen sozialen Verhältnissen kommt sie? Sie ist aus normalen Verhältnissen, sag ich mal. Ja. Also sie arbeitet als Friseurin. Ja. Das wiederum ist für dich auch kein Problem? Nö. Und für deine Familie auch nicht? Nö, auch nicht. Also ich bin sowieso recht bodenständig geblieben, außer halt mit meinen Autos und so. Da bist du nicht gut. Das kann man nicht gerade sagen, das stimmt, ja. Aber so, wenn man mich so auf der Straße sieht, wird man nicht denken. Du planst dann auch dann den Betrieb irgendwann zu übernehmen von deinem Vater? Ja. Irgendwann mal und das dann noch weiterzuführen? Ja. Ich muss dich mal was fragen, das hat mit dem Thema jetzt gar nichts zu tun. Da spreche ich oft oder gerne mit Leuten drüber, die sehr viel Kohle haben. Wenn man sehr reich ist, entsteht daraus ja auch, finde ich zumindest, immer eine gewisse Verpflichtung, wenn man zumindest ein bisschen nachdenklich ist, sagen wir es mal so. Man kann natürlich auch ganz egoistisch alles verprassen für sich. Nee, also wie siehst du das? Wir spenden schon für Kinder in Not in Afrika und so, also Denn wenn man über ein gewisses alles meins. Ja, wenn man über ein gewisses Vermögen verfügt, hat man natürlich eine ungeheure Macht, Menschenleben zu retten. Ne? Man kann ja mit, das ist für dich vielleicht aus der Portokasse ein Betrag, da kannst du schon ein Kind in Afrika ein ganzes Jahr ernähren. Ja, ich weiß. Solche Sachen macht ihr? Ja, wir machen das regelmäßig. Okay. Also nicht nur ich, meine Eltern machen das auch. Ja. Also seitdem ich denken kann, machen die das eigentlich schon. Ja. Und ja, ich wurde dann halt auch so erzogen. Mhm. Bist du Einzelkind? Ja. Ja. Aber nicht gewollt von meinen Eltern. Nicht gewollt von deinen Eltern? Nicht gewollt von meinen Eltern. Warum nicht? Also 2 Jahre nachdem ich geboren wurde, wollten sie noch ein Kind. Hm. Haben sie mir halt hinterher erzählt. Hm. Und dann wurde bei meiner Mutter Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Und warum wollten sie dich nicht? Doch, mich wollten sie. Sie wollten noch mehr Kinder. Ach so, ich verstehe. Die wollten noch mehr Kinder und nicht nur, dass du Einzelkind bleibst. Ja. Ich verstehe. Ah ja, verstehe. Ja. Also dann liegen auch die ganzen Hoffnungen halt auch auf dir, ne? Und die die Familientradition dann weiterzuführen. Ja, und meine Mutter beharrt auch darauf, dass ich auf jeden Fall Kinder kriegen soll. Mhm. Und dann finde ich es auch toll, dass deine Eltern da auch keine Probleme mit haben, wenn das Mädel halt Friseurin ist und nicht irgendwie auch aus einer reichen Industriefamilie kommt. Nee, sie sagen, wenn ich sie lieb und... Sehr gut. Der Charakter zählt. Ja, genau. Ja. Ja, Thomas, dann ran am Samstag und beichten. Und, ja, habe ich vor. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie auch schon sehr tief begonnen hat, für dich zu empfinden. Das wird eine Irritation am Anfang sein, aber ich hoffe, dass das dann gut geht. Ja, hoffe ich auch. Und du kannst es ja wirklich so erklären auch. Und das ist dann ja auch... ich finde ja auch verständlich. Mhm. Gut. Ja. Thomas, dann wünsche ich dir für Samstag viel Glück. Ja, danke. Und vor allen Dingen für die Beziehung wünsche ich dir alles Liebe und wirklich alles Gute. Ja, danke schön. Und viel Erfolg noch bei deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Ja, tschüss. Und weiter geht es mit Nadine. Nadine ist 27. Hallo Nadine. Hallo. Hallo Nadine. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Um was geht's bei dir? Um das Thema von gestern. Ich schäme mich für meine Gedanken. Ja, das hatten wir gestern. Mhm. Für welche Gedanken schämst du dich? Für meine sexuellen Gedanken. Was sind das für sexuelle Gedanken? Also schon so in die SM-Richtung, aber auch härter schon. Was heißt härter? So Rollenspiele mit, weiß ich nicht, Vergewaltigung, Beschimpfung, also sowas. Als Rollenspiel? Mhm. Das sind bisher nur Gedanken. Also ich lebe das ein bisschen mit meinem Partner aus. Ja. Aber die ganz schlimmen Sachen möchte er nicht. Was wäre die schlimmste Sache, die du... So ein richtiges Rollenspiel als Vergewaltigung oder wo man auch mal geschlagen wird und so. Aber er kommt sich dabei dumm vor. Ja. Also er lacht immer, er belächelt das. Ja. Das ist natürlich auch wirklich kompliziert. Wenn man diesbezüglich nicht so gepolt ist, kann man das auch albern finden. Ja, also er findet so albern. Ja. Und da kann man dann niemanden auch irgendwie reindrängen, so ein Rollenspiel mitzumachen, wenn der andere muss natürlich auch ernst in dem Rollenspiel ernst dabei sein, ne? Sonst macht es ja keinen Spaß. Immerhin hast du es deinem Partner gesagt. Und ja doch, also wir reden darüber, aber ja, im Moment ist eh nichts. Wie ist eh nichts? Gar kein Sex zwischen euch? Nee, im Moment nicht, weil ich nachts arbeite und er tagsüber und das funktioniert im Moment nicht. Was arbeitest du? Stört das nicht. Ach, ihn stört das gar nicht? Nee. Wie lange seid ihr zusammen? 12 Jahre, wir sind auch verheiratet. Ach, 12 Jahre schon. Das ist natürlich eine lange Zeit. Mhm. Also bezogen auf dein Alter, finde ich. Ja, ja, also ich habe ihn direkt schon mit 16 kennengelernt. 15, 16, so um den Dreh. Ja, ist es dein erster Mann? Nee, davor hatte ich schon einen. Ja gut, das war so ein bisschen Liebelei, Jugend. Ja, wobei Sex war schon dabei, aber... Ja gut, aber... Nicht richtig. Nicht richtig, ein bisschen fummeln und ausprobieren und so. Genau. Ist er auch so ungefähr so alt wie du? Nee, der ist älter als ich. Der hat ja schon gewisse Erfahrungen gesammelt vorher. Doch, hat er ja. Mhm. Seit wann habt ihr keinen Sex mehr? Also jetzt seit 4 Wochen ungefähr. Und vorher regelmäßig oder auch eher quälend? Regelmäßig eigentlich. Gut oder 0815? Ja, manchmal gut, manchmal schlecht. Mhm. So, und jetzt gar nichts mehr. Jetzt nichts mehr, weil ich ja nachts arbeite und er nicht, er schläft. Ich soll ihn da nicht wecken, wenn ich nach Hause komme. Und morgens sind ja die Kinder da den ganzen Tag. Wie viele Kinder habt ihr? 2. Mhm. Und die sind noch recht klein, ja. Ja. Glaubst du, dass er keinen Bock mehr auf dich hat? Also manchmal denke ich das. Ja, weil das ist natürlich gut. Das ist ein bisschen kompliziert, wie du gerade eure Lebensverhältnisse beschrieben hast. Aber wenn man will, dann findet man auch einen Weg. Ne? Ja, das doch. Und ich weiß nicht, also ich denke immer daran. Ich habe auch schon überlegt ans Fremdgehen, aber... Das heißt, du bist auch noch nach wie vor auf ihn scharf? Ja. Obwohl ihr schon so lange zusammen seid und seit so jungen Jahren zusammen seid? Ja, doch, das schon. Also ich wünsche mir aber nur, dass er solche Sachen auch mal mitmachen würde. Geht wahrscheinlich nicht, wenn er da keinen Spaß... daran denke ich schon, also seit ich Sex habe. Gehst du heimlich ins Internet und guckst dir schmutzige Seiten an? Ja. Regelmäßig. Regelmäßig. So regelmäßig, dass du dann dabei auch masturbierst? Ja. Das kommt auch vor. Weiß er das? Ich glaube, er weiß das. Ja, aber man spricht da nicht so drüber. Nee, das findet er auch nicht in Ordnung. Ach, der findet nicht in Ordnung, dass du masturbierst? Nee. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Er ist auch so streng erzogen worden in der Hinsicht. Macht er das nicht? Er sagt, er macht es nicht, aber ich glaube, er tut es. Ich glaube auch, dass er es tut. Weil er, ich kann also nicht über haben. Manche Dinge spricht man nicht, sagt er oft. Ja. Schwieriges Problem. Ne, also man kann mit ihm zwar offen reden, aber er ist in manchen Dingen so, ja, ich weiß nicht, ich habe dann immer Angst, er denkt, ich bin pervers oder nicht mehr richtig im Kopf. Ja. Oder vorher hatten wir auch manche Sachen ausgelebt und seit wir verheiratet sind, sagt er, das gehört sich nicht. Was habt ihr ausgelebt? Zum Beispiel Sex mit einem Dritten. Ach so, was habt ihr gemacht? Mhm. Ah ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 4 Jahre jetzt. Mhm. Und seitdem ist er dann noch ein bisschen... strenger geworden. Oder braver, prüder. Spießiger. Prüder ist vielleicht das genau. Richtige. Prüde. Wie komisch. Kannst du es dir erklären? Hat das damit zu tun, dass ihr verheiratet seid? Dass er sagt, denkt, also das gehört sich nicht da in der Ehe? Ich habe manchmal Angst, er denkt das, weil wir Kinder haben. Weil seit wir Kinder haben, weiß ich nicht, vielleicht sieht er mich ja jetzt anders. Als Mutter. Ja, als Mutter, mal, aber ich bin ja nicht nur Mutter. Ja, aber das wäre nicht das erste Mal, dass man das hört, dass Männer dann irgendwie anders ihre Partnerin sehen. Ja, nur mich stört das, das aber extrem. Natürlich, du bist eine junge Frau von 27. Na, und ich suche immer im Internet, aber da traue ich mich auch nicht. Das heißt, du bist, bei dir britzelt schon. Fürchterlich. Also fürchterlich. Das ist schon seit Jahren so. Das heißt, du würdest so absolut gerne mal so eine heftige Session machen mit genau, irgendjemandem. Genau. Würde er dir denn die Freiheit dafür geben? Nein. Ich dachte es schon wieder. Ich dachte es schon wieder. Manchmal könnte alles so einfach sein. Nee. Wenn die Paare sich ein bisschen mehr Freiheit gegenseitig zugestehen würden. Nee, also er ist da sehr streng. Ihr habt eine Familie, ihr habt Verantwortung für die Kinder. Genau, wir haben ein Haus. Ihr habt ein Haus. Dies und das, also richtig, fehlt nur noch der Hund. Ja, der kommt auch noch. Also nach außen hin so alles völlig normale Familie. Ja. Mhm. Deswegen schäme ich mich auch dafür, weil unsere Familien auch so sind. Na, also ich rede eigentlich nur mit meiner besten Freundin darüber, die ist auch so wie ich. Ja, ach, die möchte auch gerne solche Sachen machen. Ja, die kann das aber auch ausleben. Also sie lebt das auch teilweise aus, weil sie ist nicht verheiratet. Dann geht das einfacher. Da geht das einfacher, sie tut damit also keinem weh. Würdest du denn sagen, dass auch nach all diesen vielen Jahren das schon eine tiefe Liebe ist, die euch beide verbindet? Zu mir und meinem Mann? Ja. Ja, doch. Das schon. Also wir haben viel zusammen durchgemacht in den 12 Jahren. Also das schon. Ist es? Aber für mich gehört Sex halt zu 80% zu der Beziehung. Für ihn halt nur für 50%. Ja, und das ist fatal. Das ist fatal in eurem Alter. Eben, und für mich ist das definitiv zu wenig. Und manchmal wird ja aus einer großen Liebe auch eine große Freundschaft. Mhm. Und die Leute merken es nur nicht. Und, genau. Und denken immer noch, es ist eine große Liebe, aber es ist nicht nur. Nur wäre zu despektierlich. Es ist eine Freundschaft geworden. Und das habe ich das Gefühl. Also so ist das. Ich sage auch manchmal aus Spaß zu ihm, wie Bruder und Schwester komme ich mir vor. Das heißt, lass uns mal so ganz kühn ein Gedankenspiel spielen. Du bist eng befreundet mit deinem Mann. Wirklich enge Freundschaft, enge Verbindung durch die Kinder. Aber du wärst in deiner Sexualität ein freies Wesen. Könnte dir das gefallen? Ja, das wäre schön. Doch. So, wie soll es jetzt weitergehen? Also ich weiß es nicht. Ich habe immer das Gefühl, er nimmt mich nicht ernst, wenn ich mit ihm darüber rede. Weil wie gesagt, er belächelt das manchmal. Und er sagt, ja, manche Spielzeuge haben wir schon, aber mir reicht das nicht. Weiß er denn, wie sehr das in dir brennt? Also das glaube ich nicht. Dann sag ihm das doch mal. Er wird auch nie denken, dass ich dich jetzt anrufe. Erzähl ihm alles. Ja, wirklich, erzähl ihm alles. damit er kapiert, was los ist. Also davor habe ich richtig Angst, weil er auch so anständig ist immer. Ja, aber sei du so anständig und spiel mit offenen Karten. Dann kann er auch eure Beziehung, eure Ehe besser einschätzen. Also es wäre bestimmt besser, mit ihm darüber zu reden, weil seit ich auch nachts arbeite, ist das also schlimmer geworden. Weil ich dann verstärkt daran denken kann. Ich finde, du solltest dem, vielleicht ist das sogar eine Chance, sogar nochmal neuen Wind bei euch einzubringen, wenn du ihm das wirklich haarklein erzählst, was mit dir los ist im Moment. Ich bin sehr skeptisch, ob du mit ihm diese krasse Sexualität ausleben kannst. Ich glaube nicht. Das glaube ich auch nicht, weil er nicht so zu sein scheint. Nee, er mag viele Dinge, aber viele Dinge ja halt auch nicht. Mhm. Aber? Er mag auch noch nicht mal Pornofilme. Findet er eklig. Ungewöhnlich für einen Kerl, ne? Habe ich auch gesagt. Das heißt, also er ist in vielen Dingen wie eine Frau eigentlich. Ja. Und dann komme ich mir immer voll pervers vor, weil ich auf Pornofilme stehe und auf solche Sachen. Du hängst vor den knallharten Geschichten im Internet und hast deinen Spaß mit dir selbst dabei. Und versteckt die Filme im Schlafzimmer. Ja, genau, das verdrehtes Rollenverhalten, ne? Genau, verdrehtes Rollenverhalten. Also bei der Sexualität auf jeden Fall, weil keiner von unseren Bekannten ist so. Oder sagt es zumindest nicht. Ich finde, damit sich die ganze Sache nicht irgendwann sehr verkompliziert und du vielleicht sogar in eine geheime Parallelwelt abtauchst. Daran denke ich viel. Ja, das höre ich hier ja auch immer wieder. Und das ist dann, wenn es dann passiert ist und wenn sich das dann auch noch über Jahre eingebrannt hat, ist das grauenhaft, da wieder rauszukommen. Jetzt ist, finde ich, ist noch so eine Möglichkeit. Du bist jetzt in einer Phase, wo du noch ganz offen und ehrlich und ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, ihm einfach sagst, was los ist. Und dann muss man sehen, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. Vielleicht sagt er auch was, vielleicht äußert er sich ja auch darüber, warum er keine Lust mehr auf Sexualität hat mit dir. Ja, also er sagt, es ist der Stress, den wir haben. Ja, vielleicht. Wegen vielleicht. Frag ihn doch mal ganz klar, findest du mich noch geil? Kriegst du einen Ständer, wenn du mich nackt siehst? So, ja. das muss der klar sagen. Und vielleicht sagt der dir ja auch Sachen, die für dich auch nicht so schmeichelhaft sind, aber dann wisst ihr beiden, woran ihr seid. Das stimmt, ja. Und das finde ich gut. Vielleicht habt ihr dann sogar eine neue Grundlage, auf der ihr anders miteinander leben könnt. Mhm. Nicht so wie jetzt, aber irgendwie anders. Ja, mit mehr Sex auch. Ja, wie auch immer und mit wem auch immer. Mhm. Das ist ja schon erstaunlich, wenn ihr vor der Ehe so Dreiergeschichten, da hat er sich drauf eingelassen? Da hat er sich drauf eingelassen, ja. Das ist ja interessant. Und hatte ihm die Fantasie erzählt von mir und er hat das direkt 2 Tage später klar gemacht. Und hattest du den Eindruck, dass ihm das auch Spaß macht? Ja, doch hatte ich. Ja? Und mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man sich ja von 2 Kerlen verwöhnen lässt. Genau, und er kannte mich noch nicht so lange damals. Wir waren 2 Jahre zusammen, da war ich 18 oder so. Ja. Also diese Fantasien habe ich ja schon immer und er wusste das nicht. Ich hatte ihm nur diese eine erzählt damals. Was war denn das für eine Dreierkonstellation? Hat er nur zugeguckt, während nein, du mit dem anderen? Alles zusammen. Und alle 3 zusammen. Da war er dann auch ganz entspannt und hat schön mitgemacht. Er war ganz entspannt. Ist das nur einmal passiert? Leider, ja. Unsere Nadine, ja. Die hat faustdick hinter den Ohren. Die will was erleben. Das stimmt. Ja, das finde ich auch völlig in Ordnung und du sollst es auch erleben. Also, ich würde es genau so angehen, wie ich es dir gerade gesagt habe. Damit du dich gar nicht irgendwann mal in Lügen verstricken musst. Es ist so furchtbar. Ich höre es ja so oft hier auch. Und ja, ich weiß. Ja. Ich habe es gestern auch gehört. Ja, und wir alle wissen es ja auch aus unserem eigenen Leben. Meine Person eingeschlossen. Wenn man sich mal in eine Lüge verstrickt hat, fühlt man sich immer beschissen. Ja, immer. Stimmt. Und man sollte versuchen, das möglichst zu vermeiden, dass man in so eine Situation kommt. Ja. Ich habe dir meine Meinung gesagt, Nadine. Ja gut, danke. Viel Glück und viel Spaß, sage ich. Ja, darf ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, du legst auf und wir rufen zurück. Okay, tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Patricia Unger und Volker Thake. Und morgen heißt unser Thema vor vollendete Tatsachen gestellt. Seid ihr schon mal in eurem Leben vor vollendete Tatsachen gestellt worden? In eurer Beziehung, im Job? Oder vielleicht habt ihr ein unerwartetes Testament bekommen? Oder vielleicht hat jemand sehr nahestehendes von euch einen Selbstmord begangen und das war für euch auch völlig schockierend und unerwartet. Also, das Thema heißt vor vollendete Tatsachen gestellt. Ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen. Die Leitungen sind dann geschaltet, kostenfrei für euch. oder ihr mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sag tschüss und bye bye. Bis morgen.